Natur wird sich anpassen und uns dienen. Widerstand ist zwecklos. Wir werden ihre biologischen und technologischen Charakteristika den unsrigen hinzufügen.